Unter Sternen am Strand gab er mir seine Hand und versprach mir ein Leben lang die Treue. Aber dann ging er fort, doch ich glaub an sein Wort und es gibt keinen Kuss, den ich irgendwo, irgendwann, denkst auch du mal daran, deine Heimat sieht durch die fremden Sterne. Und dann gehst du an Bord und dein Schiff trägt dich fort mit dem